eine schöne Frau, Baum. Give me the ring. Das muss sie gewesen sein. Give me something that I'm in. Selbst jetzt noch. Ich weiß nicht. Eine schöne tote Frau. Pas de deux. Kriminalhörspiel von Florian Bartsch. Abruptes Ende einer Liebesnacht. Was ist denn das? Eine Spieluhr. Auf dem Kamin hier. Wie du siehst, liebt man hier Antiquitäten. Ja. Sieht entzückend aus. Guck mal, die drehen sich sogar. Ja, der Mann hat ein Cello zwischen den Knien und die Frau eine Flöte im Mund. So, und der Ehemann? Christoph Thienemann. Nein, wo ist er jetzt? Zu Hause, ich habe ihn hinbringen lassen. Was? Ja, entschuldige, soll ich ihn denn hier behalten, wenn mir kein Schwein sagen kann, wann du hier aufkreuzt? Also ist der Audi draußen sein Wagen? Es ist ihr Wagen. Peters hat ihm seinen hinterhergefahren. Ah, da kann ich ihm gleich noch Kamillentee kochen. Nicht nötig, ihre Schwester ist da. Ihre Schwester? Ja, ihre Schwester. Sie hat auf das Kind aufgepasst. Weil er doch heraus musste. Eine Stunde Fahrt hin, eine zurück. Sie kümmert sich ein bisschen um ihn. Hast du schon mit ihm geredet? Was ich dir gesagt habe. Hast du ihn gefragt, wieso seine Frau hier ist und er weiß von nichts? Mensch, Mantel, du kannst so ein Arschloch sein. Du hast ihn nicht gesehen, der läuft nur noch im Stand-by-Betrieb. Erstens ist seine Frau tot und zweitens hat sie ihre kleinen Geheimnisse. Oder umgedreht. Die Frau des Hauses, Gabriele Thienemann, 41, verheiratet, ein Kind. Flötistin bei den Philharmonikern. Eine Familie in den besten Verhältnissen. Das ist übrigens das Landhaus. Das sehe ich. Also, wer hat sie gefunden? Der Ehemann. Ah. Hat er irgendwas vergessen in seinem Kalender, glaube ich, als er letztes Wochenende zum Angeln war. Er wollte ihn eigentlich nur abholen und als er zufällig ins Schlafzimmer ist... Ja, Moment. Er wusste nicht, dass sie im Haus war? Nein, offensichtlich nicht. Jedenfalls, er kam ins Schlafzimmer und sah sie da liegen. Der Doktor hat ihm was gespritzt, sonst wäre er aus den Latschen gekippt. Ja, verstehe. Wer hatte denn Dienst? Keiner von uns. Doktor... Na, scheiße, ich hab's aufgeschrieben. Thienemann kam rein, sieht sie da liegen, nackt. Er spricht sie an, sie rührt sich nicht. Dann ist er zum Telefon. Sie haben einen Arzt hier aus der Gegend geschickt. Scheint gleich da gewesen zu sein. Der hat natürlich sofort gesehen, was los war und hat uns angerufen. Hm. Und wann ist es passiert? Letzte Nacht. Vermutlich um Mitternacht herum. Na, du weißt doch, wie sie sind. Sie wollen sich nicht festlegen, bevor sie nicht unter Messer hatten. Ja. Spuren am Haus? Nicht viel. Wer auch immer es war, entweder hatte er einen Schlüssel oder sie hat ihn reingelassen. Hm. Ganz gute Autospuren, auf alle Fälle nicht bloß von ihrem Wagen. Aber die sind auch noch in der Auswertung. Herr Thienemann? Ja. Ich habe Sie erwartet. Ja, es tut mir sehr leid. Ja. Danke. Ich muss Ihnen aber noch ein paar Fragen stellen. Natürlich. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, bitte. Bitte, kommen Sie, entschuldigen Sie. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee oder Tee? Lena, die Schwester meiner Frau, Lena Mansfeld. Lena, das ist Herr... Mantai. Ich glaube, wir haben... Wir haben telefoniert, ja. Lena passt manchmal auf Melitta auf, wenn ich einen Termin habe. Und jetzt... Ja. Ich habe sie gebeten, noch zu bleiben. Melitta, wie diese... Es ist ein schöner Name. Christophs Mutter hieß Melitta. Wie alt ist sie denn? 3. Sie wird 3. Am 28. Ja, jetzt schläft sie. Also, wenn es keine Umstände macht, dann hätte ich gerne einen Kaffee, bitte. Ein schöner Blick, diese riesigen Kastanien. Das ist ja ein richtiger Park. Sie standen schon, als meine Eltern hier einzogen. Wir lieben die Natur. Ja, deshalb das Landhaus. Hier haben wir keinen See. Ach, das stimmt. Sie haben hier keinen See. Herr Thienemann, Sie sind heute Morgen nach Wolzin gefahren, wo Sie dann diesen schrecklichen Fund gemacht haben. Ja. Warum sind Sie nach Wolzin gefahren? Das hat mich Ihr Kollege schon gefragt. Also ich... hatte beim letzten Mal mein Telefonbuch dort liegen lassen. Und wann war das? Letztes Wochenende? Ja, ich war angeln. Und das ist Ihnen erst heute aufgefallen? Nein, es ist mir schon gestern aufgefallen, aber vormittags war ich mit Melita beim Arzt. Lena ist erst abends gekommen. Nachmittags hatten wir eigentlich einen Architektentermin. Eigentlich? Ja, ich musste ihn absagen. Van Harenberg hat noch eine Abendprobe verlangt. Das ist der Dirigent, ja? Ja. Naja, und von Berlin hierher und abends zurück, das wäre für Gabriela eine Strapaze. Ja, das stimmt. Wenn sie jedes Mal nach Berlin muss, eine ganz schöne Fahrerei auf die Dauer. Sie war Flötistin, stimmt das? Christoph ist auch Musiker. Die beiden haben sich beim Studium kennengelernt. Tja, einen Augenblick dauert's noch. Ja, danke schön. Welches Instrument spielen Sie denn, Herr Thienemann? Cello. Und sind Sie auch bei den Philharmonikern? Ich erziehe unsere Tochter. Ah ja, ich verstehe. Christoph ist ein wunderbarer Vater. Gabriele war eine wunderbare Mutter. Ja. Herr Thienemann, ich muss Sie leider noch was fragen. Sie haben meinem Kollegen gesagt, Sie hatten keine Ahnung, dass Ihre Frau, also, dass Sie dort draußen in Wolzin... Stark und weiß. Ach, vielleicht wollten Sie lieber Sahne statt Milch. Nein, danke, alles bestens. Herr Thienemann. Ich kann auch... Lena, bitte. Natürlich. Falls ich gebraucht werde, ich bin oben in meinem Zimmer. Ihre Frau hat also gestern Abend noch eine Probe. Danach ist sie aber nicht nach Hause. Sie hat bei einer Freundin übernachtet in der Stadt. Kennen Sie die Freundin? Das denke ich doch. Dann können Sie mir sicher auch sagen. Ute Herzberg, Antonienstraße. Gut, Herr Thienemann. Nehmen wir an, das stimmt. Und sie hatte wirklich vor, bei ihrer Freundin zu übernachten. Sie hat dort übernachtet. Woraus schließen Sie das? Sie hat es mir gesagt. Ah, wie? Sie haben noch mit ihr telefoniert? Ja, sicher. Wir telefonieren jeden Abend, wenn sie nicht da ist, meine ich. Und worüber haben Sie gesprochen? Ach, nichts weiter, was ich Ihnen gesagt habe. Und warum haben Sie sie angerufen? Sie hat mich angerufen, um mir gute Nacht zu sagen. Und das war wann? Kurz vor 11. Also 5:05 würde ich sagen. Das wissen Sie so genau? Ich wollte ins Bett. Mit Melita muss ich früh raus und manchmal nehme ich was, also zum Einschlafen. Und als sie angerufen hat, ist Ihnen da nichts an ihr aufgefallen? Sie war müde und... Also Van Harenberg ist nicht gerade ihr Lieblingsdirigent. Haben Sie auch mit der Freundin gesprochen? Mit Ute? Nein. Warum? Nur so. Ich nehme an, Ihre Frau hat mit dem Handy telefoniert. Ja, sicher. Warum sollte sie Utes Telefon benutzen, wenn sie ihr eigenes hat? Ja, da haben Sie auch wieder recht. Also wenn Sie so sicher sind, dass Ihre Frau in Berlin übernachtet hat bei dieser Frau... Herzberg. Herzberg, ja genau. Wie ist sie dann nach Wolzin gekommen, wo Sie sie heute Morgen gefunden haben? Keine Ahnung. Das müssen Sie wohl ihn fragen. Wen? Den Mörder. Ah ja. Einen konkreten Verdacht haben Sie nicht, Herr Thienemann. Nein. Also ich finde, das passt alles nicht zusammen. Sie ist eindeutig erwürgt worden, mit bloßen Händen. Einfach so, keine Kampfspuren, keine Kratzer, keine ausgerissenen Haare, keine blauen Flecke. Aber die Haut unter den Fingernägeln. Ja, und drinnen und draußen Sperma, ich weiß. Meinst du, ihr Lover und sie, die vögeln erst, was das Zeug hält, und dann lässt sie sich ganz friedlich abmurksen? Oh, vielleicht eine Strangulation zwecks Lustgewinn. Sag mal, hast du nicht irgendwo noch eine Zigarette hier rumliegen? Mantel, du hast vor 14 Tagen aufgehört. Vor 16. Auf alle Fälle hat sie den Mann freiwillig mit ins Haus genommen und ist freiwillig mit ihm ins Bett. Wissen wir schon was über den zweiten Wagen? Nein, aber das kommt. Die sind genau aus diesem einen Grund dort rausgefahren. Vielleicht nicht zum ersten Mal. Bleiben nur zwei kleine Fragen. Wer ist es und warum zieht er es auf einmal vor, sie umzubringen, statt sich weiterhin mit ihr zu amüsieren? Tja, dafür gibt es sicherlich Gründe. Oder der Ehemann kriegt es spitz und nimmt übel. Oder der Lover ist der Ehemann. Immerhin haben wir jetzt einen Todeszeitpunkt, und zwar einen ziemlich präzisen. Den Ehemann könnten wir schon mal abfragen. Hast du nachts um 2 ein Alibi? Ach, wenn meine Frau aushäusig ist? Aber dann gehst du zu ihm, verstehst du? Viel Ambiente, sehr sehenswert. Aha, und du? Wohin soll ich schon gehen? Zu den Dark Angels. Als Christoph mich vorhin angerufen hat, Einerseits konnte ich es nicht glauben und... Ja, und andererseits, Frau Herzberg? Haben Sie sowas geahnt, ja? Geahnt? Geahnt ist zu viel gesagt. Aber wenn man Gabi so lange kannte wie ich... Christoph und Sie sind seit dem Studium zusammen. 20 Jahre, sowas gibt's ja heute kaum noch. Sie war glücklich. Sie wusste das auch. Sie strahlte. Sie konnte strahlen. Sie war eine schöne Frau, wissen Sie, auf ihre eigene Art. Ja, ja, ich weiß. Alles passte. Sie war gern Musikerin. Sie hatte Erfolg. Sie hatten das große Haus in Bärhagen. Es stammt ja noch von seinen Eltern. Ein Schloss, ja, ein Schloss. Bloß eben ein bisschen weit vom Schuss. Tja, 93 haben sie es zurückgekriegt. Dann ging's ja ausnahmsweise mal fix mit der Restitution. Das Haus war natürlich in einem schrecklichen Zustand. Aber sie liebte es. Sie konnte mit einer Akribie irgendwelche Umbaupläne aushecken. Christoph hatte schon zigmal vorgeschlagen, sie könnten doch zurück nach Berlin ziehen. Diese ewige Fahrerei auf den Landstraßen. Er hatte auch immer Angst um sie nachts. Als würden sie schon aufs nächste Kreuz warten. Und das Landhaus hatten sie ja auch noch, in Wolzin. Ja, ja, weil das Schloss keinen See hatte. Sie sind gleich 90 dahin, als hier alles ins Umland drängte. Und dann, sozusagen als I-Tüpfelchen, endlich das Kind. Sie war ja schon 38. Das ist dann auch keine Selbstverständlichkeit. Wie soll Melita damit zurande kommen? Sagen Sie mir das. Sie ist erst 3 und erfahrungsgemäß. Ihr Vater, ich glaube, Herr Thienemann wird alles tun, was er als Vater tun kann. Er ist ein sehr guter Vater. Er ist zu Hause geblieben, da gab es gar keine Diskussionen. Gut, er war aus dem Engagement. Da hatte sich sozusagen angeboten, aber sie hat es sehr, sehr genossen. Sie war glücklich, wirklich. Und trotzdem, es hat ihr nichts gefehlt bei Christoph. Das hat sie selber immer gesagt. Er ist der großzügigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Sie kennen ihn nicht. Jetzt ist er wie eine Maschine. Er lebt eben weiter, er funktioniert, als würde er das irgendwie aussperren aus sich. Es hat ihm Freude gemacht, etwas zu schenken. Es hat ihm Freude gemacht, für sie da zu sein. Tja, beneidenswert. Ja, beneidenswert. Und doch stimmte da etwas nicht in dieser Idylle. Sie hat es auch nicht verstanden. Sie ist sich selber abscheulich gewesen manchmal. Sie hat hier auf dem Sofa gesessen, da wo sie jetzt sitzt, und hat geheult und sich beschimpft. Aber sie ist nicht losgekommen von ihm. Sie hat sich geschämt, aber sie ist nicht losgekommen von ihm. Kennen Sie den Mann? Nein, ich weiß nur, dass es ein Kollege ist aus dem Orchester. Aber das ist alles. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns alles sagen, was Sie wissen. Auch wenn Ihnen die Verbundenheit mit Ihrer Freundin hier Diskretion gebietet. Ja, ja, das ist mir klar. Aha. Aber ich weiß nichts. Gabriele hat von sich erzählt, von Christoph, alles Mögliche. Aber das hat sie ganz strikt ausgespart. Und ich glaube... Was glauben Sie? Ich glaube, ich weiß, warum. Ich kenne ja auch Christoph schon sehr lange. Gabi habe ich ja erst durch Christoph kennengelernt. Ihr war sicher klar, dass es für mich sehr schwer ist. Und schwer ist noch geschmeichelt. Dass ich da etwas weiß, was ich ihm nicht sagen kann. Was ich wegschwindeln muss. Und sie dachte wahrscheinlich, auch wenn sie froh war, dass es jemanden gab, dem sie beichten konnte, dachte sie vielleicht, wenn ich irgendetwas Konkretes weiß, dass ich dann, dass dieser Druck, den sie dadurch auf mich ausübt, dass der dann einfach nicht mehr auszuhalten sein würde für mich. Tja. Ist ein bisschen kompliziert. Schade. Tja, schade für Sie, Herr Kommissar. Für Sie nicht? Nein, für mich nicht. Frau Herzberg, halten Sie es für möglich, dass Herr Thienemann von diesem Verhältnis gewusst hat? Nein, das halte ich nicht für möglich. Wieso? Dieses schlechte Gewissen. Dieses erstickende schlechte Gewissen. Stellen Sie sich vor, wie sie darunter gelitten haben muss. Es macht dich krank, habe ich gesagt. Es frisst dir die Lebenskraft weg. Ich habe sie beschworen, du musst es ihm sagen. Es gibt immer eine Lösung, aber du musst es ihm sagen. Und wissen Sie, was sie darauf geantwortet hat? Damit ich sie los bin, diese Last, soll ich sie ihm draufpacken? Damit er mir auch das noch verzeiht? Vielleicht hat er ihr verziehen. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Vielleicht, aber vielleicht wollte sie nicht, dass er ihr verzeiht. Damit sie auf diese Weise etwas abbezahlt von ihrer Schuld. Guten Tag. Born, Kripo, Frankfurt-Oder. Mein Kollege Mantai war gestern bei Ihnen. Ja. Wir hätten doch noch eine Frage. Er ist mit Melita im Park. Sie fragt nach ihrer Mutter. Ich verstehe. Es dauert nur 5 Minuten. Was kann er ihr sagen, wenn sie nach ihrer Mutter fragt? Frau... Mansfeld, ich bin Ihre Schwester. Es tut mir sehr leid. Danke. Ich werde ihn holen. Ein Saab? Hm? Oh, das ist ja schön, ja. Ach, ich liebe die Künstler und ihren Hass auf die Stino-Schlitten. Hör zu. Hm? Du lässt dir die Namen aller männlichen Orchestermitglieder geben und dann checkst du durch, wer von denen einen Saab fährt. Also, so schnell krieg ich das aber nie auf die Reihe. Ich brauche den Namen und so viel Hintergrund wie möglich. Hm? Hm? Was? Das ist eine Anfängersache, Nägle. Die kannst du vom Telefon aus machen. Und zwar in 30 Minuten. Was? Ja, Chef, muss ich mal gucken, aber das wird ein bisschen dauern. So schnell krieg ich das jetzt nicht gebacken. Ja gut, meinetwegen in 60. Aha. Born, Kripo, Frankfurt-Oder. Ich weiß. Herr Thienemann, es tut mir leid, dass wir Sie noch einmal behelligen müssen. Bitte fragen Sie. Herr Thienemann, Sie haben meinem Kollegen Mantai angegeben, Sie hätten am Montagabend gegen 23 Uhr mit Ihrer Frau telefoniert und seien dann schlafen gegangen. Ja. Es wird Ihnen vielleicht komisch vorkommen, aber ich muss Sie das fragen. Gibt es dafür irgendwelche Zeugen? Dafür, dass ich geschlafen habe? Sozusagen. Nein. Also es gibt keinen Zeugen? Nein. Aber wenn es einen gäbe, so wüsste ich das nicht, oder? Wieso? Weil ich geschlafen habe. Sonst war niemand im Haus? Doch, Melita. Auch sie hat geschlafen. Und Lena, die Schwester meiner Frau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ebenfalls geschlafen hat. Die Schwester ihrer Frau hat hier übernachtet? Die Schwester meiner Frau hat hier übernachtet, denn sie lebt in Berlin und sie war hier, um am nächsten Tag auf Melita aufzupassen, während ich nach Volzin fahre, um mein Telefonbuch zu holen. Theoretisch hätten Sie Melita natürlich auch mitnehmen können. Damit sie für nichts und wieder nichts stundenlang im Auto sitzt? Außerdem hatte ich vor, auf der Rückfahrt verschiedene Einkäufe zu erledigen. Ah ja, trotzdem... Weil sie kotzen muss, wenn sie Auto fährt! Bis morgen, Jurek. Ja, mach's gut. Herr Malinowski? Ja? Mantai, mein Name. Kripo Frankfurt-Oder. Ist das Ihr Saab? Es ist wegen Gabi. Gabriele Thienemann. Ja. Können wir uns ins Auto setzen? Wenn Sie mir so viel zu erzählen haben, bitte. Sie ist ganz ruhig. Ich habe ihr vorgesungen. Danke, Lena. Es sind die gleichen Lieder. Wir haben sie beide gelernt. Ich werde jetzt üben. Das wird dir gut tun. Ich habe dich schreien gehört. Es tut mir leid. Ich kann mir denken, dass es ein Schock für dich ist, nach allem, was du für sie getan hast. Was? Dich trifft keine Schuld, Christoph. Wie meinst du das? Was du ihr geben konntest, hast du ihr gegeben. Und was hat ihr gefehlt? Ich war 12 und Gabriele 13, fast 14. Da habe ich ein Köfferchen voller Kosmetika gewonnen. Markensachen, sündhaft teuer für unsere Verhältnisse. Bei einem Kreuzworträtsel in so einer Frauenzeitung. Mutter wollte es verkaufen in der Nachbarschaft. Aber ich habe ihn Gabriele geschenkt. Ich habe ihn meiner schönen Schwester geschenkt. Sie hat sich gefreut. Sie war... ganz aus dem Häuschen vor Freude. Und zum Dank dafür hat sie mich mit kochendem Wasser verbrüht. Lena, das war ein Unfall. Sie ist gestolpert. Hat sie dir das erzählt? Dass sie gestolpert ist? Die Therme war kaputt schon seit 3 oder 4 Tagen, weil auf irgendein blödes Ersatzteil gewartet werden musste. Mutter hat sich mit dem Waschlappen die Achseln ausgewischt wie nach dem Krieg. Aber wir zwei reinlichen Mädchen... wir wollten unbedingt baden. Wir haben das Wasser auf dem Herd heiß gemacht, in 4 Töpfen auf allen 4 Flammen. Zuerst hat Gabriele gebadet, dann ich. Sie sollte etwas heißes Wasser nachgießen vom Herd. Sie hatte den Topf zwischen beiden Händen, Topflappen links und rechts. Sie hat mich angesehen und dann hat sie das Wasser in hohem Bogen ausgeschüttet, über meine Beine. Sie ist nicht gestolpert, Christoph. Lena. Tina. Du willst es nicht glauben? Sieh es dir ruhig an. Es sind doch bloß ein paar Narben. Später habe ich verstanden, wofür sie mich bestraft hat. Dafür, dass es ihr förmlich die Luft abquetschte, dass sie mir etwas zu verdanken hatte. Dass sie mir diesen Scheißkoffer mit irgendwelchen Scheißlippenstiften und Scheißcremetuben zu verdanken hatte. Dafür, dass sie das Gefühl hatte, sie müsste den Rest ihres Lebens vor Dankbarkeit auf den Knien vor mir rutschen. Was ist das, Lena? Woher kommt das? Egomanie, Stolz, mangelndes Selbstwertgefühl, Bindungsangst, nenn es, wie du willst. Einfach etwas annehmen, sie konnte es nicht. Nie. Aber ich kann es. Ich möchte üben, Lena. Darf ich dir zuhören? Sie ist eingeschlafen. Ich habe dir zugedeckt, dann bin ich gegangen. Mehr weiß ich nicht. Das war wann? Um Punkt 1. Sie haben auf die Uhr geschaut? Habe ich. Und außerdem hat die Spieluhr geschlagen. Aber nachher, zu Hause in Berlin, hat sie da niemand bemerkt? Nein, das hoffe ich zumindest. Hoffen sollten Sie. Ich habe ein Verhältnis mit ihr. Ich war in Wolzin, ich war mit ihr im Bett. Das habe ich Ihnen gesagt und ich sage es noch einmal. Mehr weiß ich nicht. Wir haben Hautspuren unter Ihren Fingernägeln gefunden. Ich nehme an, es ist Ihre Haut, Herr Malinowski. Wir werden das überprüfen. Worauf wollen Sie hinaus? Vielleicht ging es bei Ihnen etwas hitziger zu und Sie haben sie zu hart rangenommen. Es gibt doch da gewisse Sexpraktiken, da geht es genau darum. Verstehen Sie, dem anderen die Luft abzudrücken. Vielleicht wollte sie das ja auch und Sie haben ein bisschen zu fest zugedrückt. Sie ist erdrosselt worden? Überrascht Sie das? Wenn ich jetzt sage, Sie sind ein kleiner dreckiger Widerling, ist das dann Beamtenbeleidigung? Natürlich. Ich habe Gabriele geliebt. Ich habe gern mit ihr geschlafen. Und ich glaube, auch sie hat gern mit mir geschlafen. Es geht sie nichts an. Nichts. Und ich sage es Ihnen nur einmal hier in diesem Auto. Ich hoffe, sie verzeiht mir. Wir haben keine Gelegenheit ausgelassen. Wir kannten das beide nicht. Wir haben es entdeckt. Ja, es ist eine Entdeckung. Die Hemmungslosigkeit ist eine Entdeckung. Die Hemmungslosigkeit und was darunter ist, das Vertrauen. Das ist alles. Als ich ging, um Punkt 1, da lag sie da und schlief. Ruhig, atmend, so ruhig und versunken und zufrieden wie ein Kind. Und ihren Mann, hat sie ihren Mann auch geliebt? Auf eine andere Art. Hat es sie nie interessiert, ihre Ehe, ihr anderes Leben? Nein. Sie lügen. Es hatte mich nicht zu interessieren. Und Sie haben das respektiert? Ja. Obwohl es Ihnen nicht leicht fiel. Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch sehr seltsam, oder? Es ist nicht seltsam. Es war Ihr anderes Leben. Es hatte nichts mit uns zu tun. Oder sagen wir, nur organisatorisch. Alle reden von einer glücklichen Ehe der beiden. Ja, und? Sie auch. Hören Sie zu, Ihr Christoph ging mich nichts an. Sie wollte es so. Wir haben nicht über ihn geredet. Sie hat ihn nicht erwähnt, ich habe ihn nicht erwähnt. Und wenn sie mit ihm telefoniert hat, dann ist sie rausgegangen oder ich bin rausgegangen. Ich weiß nichts über diese Ehe. Ich frage Sie auch nicht, was Sie wissen. Ich frage Sie, was Sie denken. Draußen in Wolzin auf dem Kamin, da steht eine Spieluhr. Ja, ich habe sie gesehen. Da, da, da, di, da, da. Ein goldener Käfig. Da, da, da, da, da, da, da, da. Eine Frau wie Gabriele sperrt man nicht ein. Stellen Sie sich einen Käfig ohne Stäbe vor. Sie haben mich gefragt, was ich denke. Ich denke, dass Gabriele diesen, meinetwegen, Käfig gebraucht hat, geliebt hat, dass sie vollkommen verwachsen damit war. Und dass sie gleichzeitig eine ungeheure Wut darauf entwickeln konnte. Eine ohnmächtige Wut. Eine aufgestaute Zerstörungslust. Die sich entlud, wenn sie mit ihnen zusammen war. Und wenn? Die Lust einer Frau kann sehr ansteckend sein. Mantai, ich verstehe alles. Aber ich verstehe nicht, warum du es dir so schwer machst. Er hatte seit Jahren ein Verhältnis mit ihr und er ist auch Montagnacht mit ihr in Wolzin gewesen. Was willst du denn noch? Er gibt doch alles zu. Bis auf den Mord. Schade. Was kann der für ein Motiv haben? Sie will Schluss machen, er hat ihr einen Abschiedsfick abgetrotzt. Und dann, schon im Gehen, wird ihm klar, dass es jetzt aus sein soll. Aus, aus, aus. Er zurück, bettelt, fleht, ringt die Hände. Sie lacht ihm ins Gesicht, er drückt zu. Ja, von wegen. Sie hält die Heimlichtuerei nicht mehr aus. Wenn es ihr Mann weiß, weiß es auch seine Frau. Ihm droht die Scheidung, Kinder weg, seine Eltern enterben ihn und der Papst lässt ihn beim nächsten Konzert im Vatikan nicht mitspielen. Also Fantasie hast du. Ach, ja. Und wenn es doch was Sexuelles war, wie hast du das genannt? Nein, er war es nicht, so einfach ist das. Er hat sie geliebt. Und sie? Jedenfalls nicht so, dass sie nicht höllisch Acht gegeben hat, dass der Göttergatte nichts davon erfährt. Aber andererseits liegt sie mit ihrem Lover im Bett und ruft den Ehemann an, um ihm inniglich gute Nacht zu wünschen. Also ich muss schon sagen. Nee. Dann ist sie ja mit dem Telefon immer aus dem Zimmer. Das durfte er nicht hören, wenn sie mit dem heiligen Christoph sprach. Das ging ihm nichts an. Hat er das erzählt? Ja. Übrigens, es ist heute der 17. Tag, an dem ich nicht rauche. Ich erwarte ein bisschen Bewunderung von dir. Ich sag dir was. Er war's. Der Ehemann. Als Malinowski raus ist, das war um... Um eins. Es war kurz nach eins. Und woher wusste er das so genau? Weil die Spieluhr geschlagen hat. Ja, die Spieluhr hat geschlagen. Na und? Du hast sie doch selber stehen sehen da. Auf dem Kamin im Wohnzimmer. Ja. Genau. Und wenn Frau Gabriele, um dem Liebsten daheim um 11 gute Nacht zu wünschen, rausgegangen ist, dann hat die womöglich auch gerade ihre Nummer geklimpert. Womöglich? Boah, ich lach mich krank. Er hat es gehört. Hat sich gefragt, Momentchen. Woher kenne ich denn diese Melodie? Das ist doch die Spieluhr auf dem Kamin in unserem Landhaus. Genau. Und hat sich dann gleich auf die Socken gemacht. Und als er ankam, war Malinowski bereits weg. Gabriele hingegen noch da. Nackt, hingebreitet im Bett und grinst ihn an. Und er drückt zu. Super. Motiv? Eifersucht. Alibi? Keins. Ja, möglich ist es. Den Wagen hat er weit abgeparkt und ist den Rest zu Fuß. Was sagt denn die Spurensicherung dazu? Nichts. Nichts? Mann, also irgendwas musst du ja nun auch noch rauskriegen. Ja, natürlich, der Ablauf an sich steht im Bericht. Da haben Sie völlig recht, Herr Dr. Stolte. Worum ich Sie bitten möchte, ist einfach nur eine Schilderung, wie Sie Herrn Thienemann angetroffen haben am Dienstagmorgen. Ich bin Arzt und kein Polizist. Ja, das weiß ich, Herr Dr. Stolte. Aber Sie müssen doch verstehen, dass es für uns von Belang sein kann. Sie waren vor uns am Tatort und Sie waren es, der uns verständigt hat. Ich habe den Totenschein ausstellen müssen. Es war kein natürlicher Tod. Also jetzt von vorn. Herr Thienemann hat Sie angerufen und was hat er gesagt? Er hat mich nicht angerufen. Er hat den Rettungswagen alarmiert und die haben mich verständigt. Weil meine Praxis die nächste ist, von Molzin aus gesehen. Das ist hier nicht wie in der Stadt. Ja. Und dann sind Sie gleich hingefahren? Ja, sicher. Ein Notfall. Hm. Und dann, als Sie ankamen, dann hat Thienemann Ihnen die Tür aufgemacht? Nein, die Tür war offen. Wie? Die Tür stand also offen? Die Tür stand nicht offen. Sie war bloß nicht verschlossen. Ich habe sie aufgeklinkt und bin ins Haus. Hm. Hat Thienemann Sie gehört? Ja, anscheinend nicht. Ich habe gerufen, aber... Dass ich nichts rührte, bin ich durch die nächste Tür. Und da stand er. Ja, und? Was hat er Ihnen gesagt? Nichts. Ich habe die Frau gesehen und bin zum Bett. Ich musste sie doch untersuchen. Ja, aber Sie wussten doch gar nicht, worum es geht. Oh. Und Sie meinen, die Angehörigen wissen es. Gut. Sie haben sie also untersucht und festgestellt... Ich habe den Tod festgestellt. Ja, und dann... Was war mit Thienemann? Ich musste es ihm sagen. Was haben Sie ihm gesagt? Naja, dass seine Frau, dass in diesem Fall unsere ärztliche Hilfe zu spät kommt, was man eben so sagt. Ja, und wie hat das aufgenommen? Ja, das ist schwer zu sagen. Er wirkte ohnehin sehr eingeschränkt. Er stand ja die ganze Zeit auf der Stelle und starrte auf die Tote. Ja, aber er konnte doch noch gar nicht wissen, dass sie tot war. Ich denke, er hat es geahnt. Ja, geahnt oder gewusst? Ach, Sie machen mich wahnsinnig, es tut mir leid. Ach. Er hat es sicherlich geahnt oder meinetwegen befürchtet. Er hat sie gefunden, dann ist er zum Telefon. Natürlich denkt man da zunächst an Hilfe, an Rettung, aber dann, während er gewartet hat, dass jemand kommt, sie liegt da, rührt sich nicht. Vielleicht hat er selber den Atemstillstand festgestellt. Jedenfalls wird er an diese Möglichkeit gedacht haben. Versetzen Sie sich doch einmal in seine Lage. So etwas frisst sich fest. Es nagt und bohrt sich durch einen durch. Es brennt einen aus, dieses Nicht-Wissen und Doch-Wissen. Man denkt, sie stehen da. Sie halten sich aufrecht. Und plötzlich rutschen sie zusammen. Und deshalb haben Sie ihm ein Mittel gegeben? Das hätten Sie auch getan, wenn Sie Arzt wären. Hoffe ich. Ich bin kein Arzt. Was haben Sie ihm denn gegeben? Diazepam, 5 Milligramm intravenös, zur Ruhigstellung. Und dass sie erwürgt worden ist, haben Sie ihm das auch gesagt? Ja, er hat danach gefragt. Er hat wonach gefragt? Er hat gefragt, woran sie gestorben ist. Ja, und als Sie es ihm gesagt haben, wie hat er da reagiert? Ich weiß nicht, ob es ihn wirklich erreicht hat in seiner ganzen Tragweite. Er hat also gar nicht darauf reagiert. Himmel, Herrgott, in so einem Zustand, jemanden kann das Herz brechen und Sie sehen es nicht. Herr Dr. Stolte, ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, dass er selbst... Nein. Aber? Sie wissen ja anscheinend immer ganz genau, was in einem Kopf vorgeht. Ich weiß es nicht. Nicht einmal in meinem eigenen. Ich weiß es manchmal auch nicht. Herr Born? Frau Mansfeld. Ich habe nach Ihnen gefragt und so ein etwas dicker mit Bart... Nägele. ...hat gemeint, ich soll ruhig reingehen. Ich möchte Sie natürlich nicht stören. Die stören mich nicht. Zumal ich annehme, dass es etwas gibt, was Sie mir sagen möchten. Ich hätte natürlich auch anrufen können. Aber Sie waren ohnehin gerade in der Nähe. Sozusagen. Was machen Sie eigentlich beruflich, Frau Mansfeld? Sind Sie auch Musiker? Ich? Nein. Bei uns hat Gabriele alles gekriegt. Die Begabung, meine ich. Und Sie? Jura. Eine Kanzlei in Weißensee. Hauptsächlich Steuersachen in Stoßzeiten. Das klingt ja... Scheiße klingt das. Christoph und Gabriele unterstützen mich etwas. Und Sie kümmern sich um die Kleine? Ich helfe gern und ich habe oft Zeit. Keine eigene Familie? Um Gottes Willen. Dann hätte ich ja 2 oder sogar 3. Um unsere Mutter muss sich ja auch jemand kümmern. Für Gabriele ist der Tag sowieso schon zu kurz. Christoph, Melita, die Musik. Das Haus, der Garten und das Grundstück in Wolzin. Fotografiert hat sie auch und entwickelt. Sie hat sogar eine richtige Dunkelkammer ausgebaut und geschrieben. Geschrieben? Sie meinen... Ja, so kleinere Texte eben. Gedichte. Und Tagebuch? Kann sein. Das weiß ich nicht. Sie haben recht. Ich sollte lieber Herrn Thienemann danach fragen. Ja, fragen Sie Christoph danach. Frau Mansfeld, ich nehme an, Sie sind hergekommen, weil Sie mir... Weil ich etwas richtigstellen wollte. Und was? Es ist wegen Montagnacht. Christoph hat Ihnen gesagt, dass er zu Hause war und geschlafen hat und dass es keine Zeugen gibt dafür... Aber das stimmt nicht. Ich habe ihn nämlich gesehen. Ach, wann denn? So um 2 herum. Melita hat geweint und ich bin zu ihr. Ich habe einen sehr leichten Schlaf, schon immer. Ich habe ihr etwas zu trinken gegeben, Tee. Und ihr Schwager ist auch wach geworden? Nein, das nicht. Wenn er was zum Schlafen genommen hat, kriegen ihn keine 10 Pferde hoch. Was zum Schlafen? Nimmt er das öfter? Ja, ich glaube. Also, er hat wirklich Probleme damit. Eigentlich schon seit Jahren. Dann nimmt er halt eine Tablette. Wenigstens für ein paar Stunden. Verstehe. Wissen Sie zufällig, wie die heißen? Eudomin, glaube ich. Jedenfalls, die Tür zum Schlafzimmer stand offen. Sie lassen sie ja immer offen, damit sie Melita gleich hören. Aber diesmal war ich schneller und deshalb habe ich sie schnell zugemacht, die Schlafzimmertür. Am Ende wäre er doch noch wach geworden. Und da habe ich ihn gesehen, wie er da lag. Im Bett und schlief. Davon hat er nichts gesagt. Konnte er ja nicht. Er hat ja geschlafen. Erst als er mir von Ihrem Besuch erzählt hat, habe ich es ihm gesagt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll es Ihnen sagen. 80, Born, 80. Ja, vielleicht willst du fahren? Nein, ich will nicht. Ach, gibt's dafür einen Grund? Ja, zwingende Unlust. Menschenskinder, Mantei, ich weiß gar nicht, warum wir da hinfahren. Ich weiß gar nicht, was wir denen jetzt fragen wollen. Die Schwester, ich bitte dich. Die Schwägerin. Ja gut, die Schwägerin, die schnell ein Alibi liefert, wenn gerade eins fehlt. Aber warum? Weil er auf die Tränendrüsen gedrückt hat. Ihre Schwester, die er über alles liebt und die ihm dann nach Strich und Faden einen reindreht, Born. Der hat ihr vorgeführt, wie ihm die Birne geplatzt ist, als er rauskriegt, dass die ein Verhältnis hat, seit Jahren. Alles nur Lüge, die ganze Ehe, alles nur Lüge. Und das stürzt sowieso alles zusammen. Da ist er gar nicht mehr er selber, da geht's mit ihm durch. Er weiß nicht, was er da getan hat. Es tut ihm so leid, aber soll denn das Kind jetzt auch noch darunter leiden, den Vater verlieren? Also wenn du willst, Lena, wenn du willst, dann ruf ich jetzt die Polizei an. Oder sie steht wirklich auf seiner Seite, von vornherein. Abgekartetes Spiel. Verstehen tun sich die beiden, hat man den Eindruck. Ja, und sie kann jetzt endlich den Platz ihrer Schwester einnehmen, auf den sie schon so lange scharf war. Undenkbar ist es nicht. Dann könnte sie sogar die Drahtzieherin sein. Dann könnte sie sogar die Täterin sein. Ja. Christoph, ich habe es für dich getan. Ich habe es für uns getan. Du hättest auch zum Theater gehen können. Ja. Aber da muss man ja andauernd fremde Frauen küssen und das traue ich mich nicht. Was dir im Puff ja schon mal erspart bleibt. Christoph übt. Jeden Tag, wenn Melitta im Bett ist, übt er eine Stunde. Selbst jetzt? Gerade jetzt. Er braucht Halt. Und die Musik hält ihn. Ja, dürfen wir trotzdem... Gleich. Er hört sowieso gleich auf. Mhm. Der spielt ja wirklich schön. Christoph spielt ganz wunderbar. Manchmal darf ich zuhören. So, dann können wir jetzt. Ja. Christoph, Besuch für dich. Wollen Sie sich nicht setzen? Ach, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herr Born, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist sonst nicht meine Art... Ich bedauere es, derartig die Beherrschung verloren zu haben. Kein Problem, Herr Thienemann, wirklich nicht. Danke. Kaffee? Stark und weiß. Und Sie, Herr Born? Ich hätte gerne... Nein, vielen Dank. Herr Thienemann, wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen, die Sie vielleicht als zudringlich empfinden. Ja, Lena, vielleicht solltest du uns jetzt... Wie du willst, Christoph. Herr Thienemann, Sie und Ihre Frau, Sie haben vor 20 Jahren geheiratet. Vor 21. Ja. Würden Sie Ihre Ehe als glücklich bezeichnen? Ich nehme an, über das, was eine Ehe dafür qualifiziert, als glücklich bezeichnet zu werden, gehen die Ansichten auseinander. Aber wenn Sie mit glücklich meinen, dass man den jeweils anderen sich nicht einverleiben will, sondern vielmehr seine Grenzen achtet, und dass der eine die Freiheit des anderen genau deshalb nicht auf tausend und eine Art zu unterhöhlen trachtet, weil es gerade seine Unabhängigkeit und Souveränität ist, seine Unverletzlichkeit, die ihm mehr als alles andere am Herzen liegt. Dann allerdings denke ich, dass man unsere Ehe als glücklich bezeichnen kann. Na, das haben Sie aber schön gesagt, Herr Thienemann. Ich kann mich natürlich nicht so ausdrücken wie Sie. Wussten Sie, dass Ihre Frau einen Liebhaber hatte? Jurek Malinowski, Oboe, natürlich. Ja, wir leben ja nicht mehr im 19. Jahrhundert, ja. Waren Sie ebenfalls mit Herrn Malinowski bekannt? Flüchtig. Von Orchesterweihnachtsfeiern und Ähnlichem. Zu wenig, um ahnen zu können, dass er zu so etwas fähig ist. Zu einem Mord? So muss man es ja wohl nennen. Herr Thienemann, am Dienstagmorgen da draußen in Wolzin, als der Arzt Ihnen sagte, dass Ihre Frau, also, dass sie offensichtlich umgebracht worden ist, haben Sie da gleich an Malinowski gedacht? Gedacht? Ich weiß nicht, woran ich gedacht habe, aber auf irgendeine Art vielleicht. Und warum? Ja, wer sollte es denn sonst gewesen sein? Ja, da haben Sie auch wieder recht. Gesetzt den Fall, er war es. Warum könnte er es denn Ihrer Meinung nach getan haben? Sollten Sie das nicht besser ihn fragen? Wir fragen aber Sie. Er konnte es nicht ertragen, dass er uns nicht auseinanderbringen konnte. Dass Gabriele bei mir blieb, bei ihrer Familie. Es war der einzige Weg, um sie mir wegzunehmen, um sie uns wegzunehmen. Für immer. Wie lange ging das eigentlich schon zwischen Herrn Malinowski und Ihrer Frau? Etwa 2,5 Jahre. Knapp 2,5 Jahre. Und Ihre Frau hat also nie ein Geheimnis daraus gemacht? Es gab früher andere Männer. Sie können eine Ehe vergiften oder sie können sie stärken, je nachdem. Wenn das aber, ich gebe zu, dass ich wahrscheinlich sehr konventionell denke, wenn das Ihr gemeinsames Glück nicht getrübt hat, dann haben Sie sich vielleicht ebenfalls anderweitig umgetan. Ist das jetzt deine Frage? Ja, das ist eine. Nein, ich habe mich nicht anderweitig umgetan. Ich habe andere Interessen. Aber viel Verständnis für die Interessen Ihrer Frau. Ja. Herr Thienemann, die Affäre mit Jurek Malinowski hat Sie also nicht gestört? Sie hat uns nicht gestört. Sie konnte uns nicht stören. Gut, sie hat Sie also beide nicht gestört. Aber trotzdem bleibt doch auf der anderen Seite die Frage... Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Thienemann, aber irgendwas an Ihrer Geschichte klingt nicht gerade sehr überzeugend. Warten Sie. Ich werde Ihnen etwas zeigen. Ist das Gabriele? Anscheinend. Aber es ist eine andere Gabriele. Mein lieber Scholli. Auch mir fiel es nicht leicht, Sie wiederzuerkennen. Sie haben einen Privatdetektiv auf Sie angesetzt? Wie kommen Sie darauf? Wegen der Bilder. Wer hat die fotografiert? Ich. Wie? Moment. Sie haben diese Fotos gemacht? Sie? Sie haben mit der Kamera dagestanden, während Ihre Frau mit Malinowski... Wie gesagt, auch mir fiel es zuerst schwer, Sie zu erkennen. Das ist in Wolzin, nicht? Ja. Sie haben sie von draußen durchs Fenster fotografiert? Ja. Und warum? Hat Ihre Frau davon gewusst? Wollten Sie vielleicht Malinowski damit erpressen? Haben Sie damit gedroht, die Bilder seiner Frau zu schicken? Herr Thienemann. Oder ging es eher darum, Ihre Frau selbst unter Druck zu setzen? Herr Thienemann! Es war eine andere Gabriele. Die eine Gabriele war klug, kultiviert, zärtlich, eine sanfte, einfühlsame Frau. Eine wunderbare Mutter. Mit einer tiefen Liebe zu dieser strahlenden Durchsichtigkeit der Musik. Die andere Gabriele brauchte irgendwelche Männer, die sie schnappten und während sie schrie und um sich schlug, mit dem Gesicht in den Dreck stießen. Vielleicht denken Sie, es war der Sex, der sie auseinanderschnitt. Nein. Nein, es war der Dreck. Die eine Gabriele war so rein und die andere musste sie besudeln. Ich denke mir eine Rose aus. Eine Gabriele kam aus dem Schweinestall gekrochen und die andere wusch ihr die Wunden. Zünde sie an. Schmutz von der Haut. Drücke sie dir in die Hand. Bis sie noch schöner war. Du isst sie auf. Ich erbreche sie wieder. Man konnte sie nicht trennen. Sie steckten ineinander drin. Sie brauchten sich einfach, um zu blühen. Für Sie, Herr Thienemann? Ich habe sie geliebt. Ich habe sie immer geliebt. Herr Thienemann, nur noch eine Frage. Wenn Sie diese Fotos gemacht haben, draußen in Wolzin, wie sind Sie dann eigentlich da hingekommen? Ich meine, wenn die beiden im Haus waren und Sie sind da vorgefahren... Ich habe ein Boot. Du hast ein Alibi, Christoph. Denke daran. Du brauchst dich nicht zu beunruhigen. Danke. Ich kann es beschwören. Das ist lieb von dir, Lena. Mir macht es nichts aus, dass es nicht stimmt. In Wahrheit hast du geschlafen, nicht wahr? Nein. Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe dich kommen gehört. Was willst du, Lena? Du hast es lange genug ausgehalten. Es hat dich lange genug gequält. Ich wollte ihr nur sagen, dass ich ihr vergebe. Dass ich ihr vergebe und dass sie nach Hause kommen soll, so wie immer. Und? Hat sie sich bedankt für dein Entgegenkommen? Sie ist gar nicht aufgestanden. Sie hat die Decke beiseite geschoben. Sie hat gelacht. Sie hat gefragt... Sie hat gefragt, ob es mir jetzt nicht mehr reicht, zuzugucken. Sie hat gefragt, ob ich nicht zu ihr ins Bett kommen will. Dabei warst du bloß zu schnell. Dabei hättest du bloß zu warten brauchen, bis sie von selber angekrochen kommt. Meine eigene Frau. Sie hat sich nicht einmal geschämt. Sonst hat sie mich um Verzeihung gebeten. Sonst hat sie es wieder gut machen wollen. War voller Reue, hat sich mir zugewandt. Wie lieb. Schade, dass du sie da nicht fotografiert hast. Lena. Sondern immer dann, wenn sie nicht so lieb war. Woher kennst du die Fotos? Sie lagen in deinem Schrank. Was fällt dir ein? Ich muss doch wissen, was los ist. Ich verbiete dir, in meinen Sachen herumzuwühlen. Ich verbiete dir ein für alle Mal... Ich bin erwachsen, Christoph. Mich brauchst du nicht mehr zu erziehen. Was willst du, Lena? Du wirst sehen. Sie war nicht die Richtige für dich. Sie war nie wirklich erwachsen. Du brauchst eine Frau, die dich nicht ausnutzt. Du brauchst eine Frau, die für dich sorgen kann, Christoph. Und für Melita. Du hast mich gehört, sagst du. Ich habe alles gehört. Wie du weggefahren bist, wie du zurückgekommen bist. Und frag mich, wieso. Ich habe gleich gewusst, jetzt ist es vorbei. Diesmal ist es vorbei. Jetzt gehört er dir. Lena, sie war deine Schwester. Ein Miststück. Schon immer. Was findet ein Mann wie du nur an so einer Schlampe? Wie oft habe ich mich das gefragt? 20 Jahre. Wir waren glücklich, Lena. Wir waren glücklich. So? Hör zu, Christoph. Was ist das für ein Zettel? Pas de deux. Was ist das? Kommt es dir nicht bekannt vor? Ich denke mir eine Rose aus, tauche sie in Benzin, zünde sie an, drücke sie dir in die Hand. Ist das von ihr? Dieser dir gänzlich unbekannte kleine gelbe Memo-Sticker? Weißt du nicht mehr, wo du ihn weggenommen hast? Hör auf! Du isst sie auf? Du sollst aufhören! Ich erbreche sie wieder? Er gehört mir! Jetzt ist es vorbei, Christoph. Jetzt bin ich bei dir. Ich gebe dir Zeit. Was willst du, Lena? Du weißt, was ich will. Du denkst, jetzt hast du mich in der Hand, hä? Du denkst... Ich liebe dich, Christoph. Mich? Einen Mörder? Du bist verrückt! Du bist übergeschnappt, du bist völlig... Das warst nicht du, Christoph. Das war ein Unfall. Dir sind die Sicherungen durchgebrannt. Ich kenne dich doch. Du hast es nicht gewollt, Christoph. Ich habe es nicht gewollt. Doch, Lena, doch. Ich habe es gewollt. Stell dir vor, Lena. Und wie ich es gewollt habe. Einmal schnapp ich sie mir. Und dann kriegt sie alles zurück. Alles. Es war ganz leicht, Lena. Sie hat sich nämlich gar nicht gewehrt. Und weißt du, warum sie sich nicht gewehrt hat? Weil sie es nicht glauben konnte. Ja, genau. Dass ich das bin. Christoph, der tolerante Christoph. Der großmütige Christoph. Christoph, der über den Dingen schwebt. Ich habe auf ihrem Bett gekniet, Lena. Und sie lag da unter mir, ganz steif wie gelähmt. Und in ihren Augen, da sah ich, die glaubt das einfach nicht. Die kriegt das einfach nicht auf die Reihe, immer noch nicht. Die traut dir das einfach nicht zu. Das ist vorbei. Du musst dich ausruhen, Christoph. Für uns. Ja. Ja, du hast recht, es ist vorbei. Melita. Ich gehe, Christoph. Ja, Lena. Du wirst sehen, sie ist gut aufgehoben bei mir. Ja. Ja, sie ist gut aufgehoben bei dir. Polizeidirektion Frankfurt-Oder, Dezernat 9, Mordkommission. Hauptkommissar Mantei. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, dann tippen Sie bitte eine 1. Wenn Ihr Anruf weitergeleitet werden soll, dann tippen Sie bitte eine 2. Vielen Dank. Hier ist Thienemann. Christoph Thienemann. Sie erinnern sich. Wenn Sie morgen früh diese Nachricht abhören, kommen Sie doch bitte nach Vulzin, sagen wir um 10. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Die Tür ist offen. Na dann los, Baum. Draußen in Wolzin auf Herr Thienemann? Da steht eine Spieluhr. Erst gleich 10. Herr Thienemann! Du hast es lange genug ausgehalten. Herr Thienemann? Es hat dich lange genug gequält. Die traut dir das einfach nicht zu. Born, komm doch mal her! Sie war glücklich, wirklich. Die Spieluhr. Und trotzdem. Was ist denn das für ein Zettel? Weil sie kotzen muss, wenn sie Auto fährt! Bisschen schwer zu entziffern. Jetzt das ist, wenn sie zu zweit tanzen beim Ballett. Ich weiß es manchmal auch nicht. Ob das was von ihr ist? Also von ihren Gedichten? Und dass sie gleichzeitig. Ich denke mir, wenn eine Rose austauche, sie in Benzin, zünde sie an, drücke sie in die Hand. Du isst sie auf, ich erbreche sie wieder. Sie war glücklich. Aber warum hat er es hierher geklebt? Sie war eine schöne Frau, wissen Sie? Na, wegen der Spieluhr. Oh Gott, komm, wir müssen ihn suchen. Melita. Herr Thienemann! Herr Thienemann! Ihr Vater, ich glaube, Herr Thienemann wird alles tun. Herr Thienemann! Was er als Sind Vater Sie hier hat, drin? Nimmt er das öfter? Los. Abruptes Ende einer Liebesnacht. Scheiße. Zu spät. Neben ihr, sozusagen. Wie früher. Hier. Eudormin, Schlaftabletten, die ganze Packung. 20 Stück. Naja. Schreckliches Finale. Give me the ring. Es ist Herbst, die Kastanien sind braun. Und die Äste fangen an, kahl zu werden. Ich habe eine Schürze um und knie auf der Erde, grabe Dahlien aus, die jedes Jahr im Herbst ausgegraben werden müssen. Als ich den Rücken strecke und dabei den Blick hebe, sehe ich Christoph, wie er die Stufen von der Terrasse herunterkommt und mit irgendetwas in der Hand über den Rasen läuft. Soll ich aufstehen, ihm entgegengehen? Da sehe ich, was er mir hinhält mit ausgestreckter Hand. Ein Stück rohes Fleisch. Auf einer Untertasse mit blauer Kante. Frisch und feucht und glänzend. Später, lange nach dem Erwachen, ich trat in die Küche und sah Christoph und Melita am Tisch sitzen, wurde mir mit einem Mal klar, was der Traum bedeuten sollte. Nämlich, dass wir alle, wir Menschen innen drin, in unserem lebendigen Innern, so frisch und feucht und glänzend waren wie jenes Stück Fleisch. Aber das wusste nicht jeder. Und ich würde es niemals verraten. Sing this corrosion to me. Hey now, hey now, now. Sing this corrosion to me. Pas de deux. Kriminalhörspiel von Florian Bartsch. Es spielten Hauptkommissar Mantai, Jackie Schwarz. Kommissar Born, Matthias Walter. Christoph Thienemann, Udo Schenk. Lena Mansfeld, Christine König. Jurik Malinowski, Marc Waschke. Kollege, Rainer Klute. Ute Herzberg, Bettina Hoppe. Dr. Stolte, Peter Davor. Gabriele Thienemann, Jenny Schiele. Cello, Urd Theresa Hücker. Schnitt, Sabine Winkler. Ton, Alexander Brennecke. Regieassistenz Sabine Bohnen. Regie Stefanie Lasai. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.